den Wald gesehen. Den Wald mit den Bäumen ohne Blätter. Dem Öl in den Bädern. Habt ihr den Fisch gesehen? Den Fisch mit dem Blei im Fleisch? Der Mensch,